Als ich kam durchs Oderluch, Weiden und saures Gras, Unkenschrei im Schierlingskraut, oder so war das. Als ich kam durchs Oderluch, als ich kam zum zweiten Mal, war versperrt mein Pfad. Bagger und Planierraupen gräben im Quadrat. Als ich kam durchs Oderluch, komm ich heut durchs Oderluch, singen die Mädchen im Chor. Hinten, wo die Sonne sinkt und am Wege vorn. Wenn ich komm durchs Oderluch,